Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Testamente. Wer von euch hat schon ein Testament gemacht und hat in diesem Testament vielleicht ganz ausgefallene und absonderliche Dinge festgelegt? Wer von euch hat schon geerbt, unerwartet oder erwartet? Unerwartet vielleicht so in dem Sinne, dass plötzlich ein Anruf kam und ein unbekannter Onkel aus Amerika hat euch 5 Millionen Dollar vererbt oder irgendwie solche Sachen. Und wer von euch ist schon enterbt worden, obwohl, und ihr habt das vielleicht durch die Testamentseröffnung dann erfahren und wart völlig baff. Also, Thema heute Nacht, Testamente und Erben, Erbschaften. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Thomas, 36 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. So, hast du geerbt? Ich werde nicht erben, sondern meine Familie wird erben. Mhm. Und zwar in den nächsten halben Jahren, Domian. Weil ich habe im fortgeschrittenen Stadion Magen, Darm und Lungenkrebs. Das heißt, im nächsten halben Jahr wird es mit mir zu Ende gehen. Mhm. Und ich habe das Testament halt eben an meinen Kindern und meiner Frau geschrieben, halt eben fertig gemacht. Ja. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Zwei Kinder. Wie alt sind die? Der eine ist 6, der andere ist 4. Ja. Wann hast du dieses Testament verfertigt? Ungefähr vor einem Monat, und vor 2 Monaten habe ich dann halt eben die Bestätigung von meinem Doktor gekriegt, dass es vorbeigeht. Mhm. Dass nichts mehr zu machen ist. Und das ist dann, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach unbegreiflich. Also, mhm. Ich denke mal, du kannst dir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man weiß, dass es zu Ende geht. Und nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das kann sich niemand vorstellen, der das nicht selbst erfährt am eigenen Leib. Nee, kann sich auch keiner vorstellen. Nee. Aber du hast dieses Testament selbst handschriftlich verfasst? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. In Anwesenheit eines Notars? Ja, genau. Mhm. Genau. Darf ich dich fragen, was du veranlasst hast in dem Testament? Ja, also ich habe natürlich da mein ganzes finanzielle Hab und Gut an meine Familie übergeben. Bist du sehr wohlhabend? Ja, also es reicht zumindest aus. Also meine Familie wird damit wohl zufrieden sein, auf jeden Fall. Also sie werden einiges davon haben. Mhm. Sogar auch noch die Nachkommen werden auch noch einiges davon haben, ja. Mhm. Doch. Sind das auch Gegenstände, Häuser, Immobilien? Häuser, die eine, also das Haus, was in dem wir jetzt halt eben leben. Ich sitze hier oben halt eben in dem Haus, in meinem Arbeitszimmer. Mhm. Und meine Familie weiß und kriegt jetzt wohl auch mit, dass ich mit dir rede. Mhm. Ich habe es denen gesagt. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt mein Ziel, so halt eben in den letzten halben Jahren nochmal so gut und so weit es wie in meiner Kraft liegt, nochmal so richtig auf die Pauke zu hauen, um das nochmal zu genesen. Mhm. Alles und ich stelle mir vor, wenn man in der Situation, in der du im Moment bist und lebst, einen solchen Schritt unternimmt und ein Testament verfasst, dass das besonders gravierend ist, weil man quasi dann schwarz auf weiß festlegt, dass man unter Umständen nur wirklich nicht mehr lange zu leben hat. Es wirkt es dadurch noch realistischer und realer? Ja, doch. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist einfach, man macht sich halt eben irgendwie Gedanken, was ist denn jetzt und warum passiert ausgerechnet mir das und was wird danach sein und selbst du kannst nichts mehr machen, es kann passieren, was willst, du kannst nichts mehr machen. Hast du in diesem Testament ausschließlich so diese materiellen Dinge geregelt oder hast du auch noch ein Grußwort da reingeschrieben oder irgendwas Persönliches? Ja, was persönlich, also ich möchte, also ich habe da großartig also noch reingeschrieben halt eben, dass ich dann halt eben eine Urnenbestattung haben möchte und dass man dann halt eben mich dann auch auf diesem bestimmten Friedhof hier ganz in der Nähe und auch beerdigen soll halt eben da und sonst eigentlich ja halt eben das Finanzielle. Das Finanzielle, ja. Haus. War deine Frau dabei, als du das geschrieben hast? Nein, sie war nicht dabei, nein. Aber du warst mit dem Notar alleine? Ja, ich war mit dem Notar alleine. Hast du geweint währenddessen? geweint. Also ich stand kurz davor, ja, und also es ging alles drunter, drauf und drüber. Innerlich kam so viel hoch und du, es gehen dir in ein paar Sekunden geht dir dein ganzes Leben, was du erlebt hast, durch den Kopf. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Mhm. Und ich kann nur hoffen, dass der Tag, an dem es dann soweit ist, dass ich einfach nur die Augen schließen kann, mich vernünftig von meiner Familie verabschieden kann, und das war's. Du hast gerade gesagt, du möchtest jetzt in den letzten Monaten, die dir noch bleiben, auf die Pauke hauen, hast du gesagt. Was verstehst du denn darunter? Ich möchte damit so viel sagen, dass ich noch halt eben Dinge tun möchte, die ich hätte schon vor längerer Zeit tun sollen. Zum Beispiel? Ein bisschen mehr vielleicht meine Familie da sein, weil ich war nicht immer ganz korrekt der Familienvater. Mhm. Ich war viel unterwegs. Was warst du vom Beruf? Ich war Tischler. Mhm. Also ich habe aber auch viel Privatzeit mit Freunden verbracht. Mhm. Und ich war auch hin und wieder mal ziemlich unzuverlässig und war dann viel zu spät zu Hause. Meine Familie hat mich dann schon längst erwartet und der kam nicht. Thomas kam nicht. Und also mehr um die Familie kümmern? Ja, genau. Obwohl es eigentlich irgendwie fast zu spät ist. Aber meine Frau sagte, es ist nicht zu spät. Sie hat mir das da zum Teil manchmal übel genommen und so. Aber natürlich ist es jetzt in so einer Situation, ist es ganz anders. Mhm. Ganz anders. Gibt es sonst noch ein Vorhaben, was du unbedingt noch verwirklichen möchtest? Ja, vielleicht möchte ich einfach noch mal gerne ein bisschen irgendwo dahin fahren, wo es richtig schön ist, wo viel Sonne ist und so. Aber mein Arzt redet mich davon ab. Hast du im Moment eigentlich starke Schmerzen? Och, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ohne Medikamente geht das doch gar nicht mehr. Und ja, rauchen tue ich trotzdem weiterhin, weil was habe ich denn noch zu verlieren? Also aufhören zu rauchen brauche ich doch nicht. Warum denn? Aber du brauchst nicht in der Klinik zu sein. Du bist jetzt richtig und schon seit einiger Zeit zu Hause. Ich bin zu Hause und ich bin die meiste Zeit hier oben halt eben in meinem Arbeitszimmer und dann habe ich auch ein Bett drin stehen und ja, geht einfach nicht alles so. Unser Thema heißt ja Testament heute Abend. Wie ist das jetzt eigentlich so formal? Wo befindet sich dieses Testament, was du verfasst hast? Das befindet sich hier bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause? Ja, das liegt bei mir in den Akten und nicht zur Seite getan. Ja. Und du hast deine Frau auch im Detail eingeweiht, was alles drin steht? Auf jeden Fall. Das habe ich ihr gezeigt sogar auch. Sie hat es auch gesehen. Der Anstoß, dieses Testament zu machen, kam durch die schreckliche, die endgültige Diagnose der Ärzte. Ja. Ja, und dann musste ich natürlich ganz spontan halt eben reagieren und das fiel mir dann eigentlich auch nicht, also ich musste nicht großartig nachdenken, sag ich jetzt mal, um das alles zu formulieren, was halt eben nach meinem Leben sein soll. Ja. Also, du bist ja noch so jung, 36 Jahre erst alt. Ja, wie oft habe ich das schon gehört, die Tage? Wie oft habe ich das schon gehört? Das kannst du nicht. Wie lange bist du jetzt insgesamt schon erkrankt? Wann hattest du die ersten Anzeichen? Ja, das habe ich vor 2 Monaten festgestellt. Erst vor 2 Monaten? Das war 2 Monate. Das muss natürlich schon viel länger gewesen sein. Natürlich hat der Arzt ja auch gesagt. Ne? Aber als er das festgestellt hatte, da hat er gesagt, ich kann für sie nichts mehr tun. Es kann nur noch ein Wunder geschehen und ein Wunder. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wirst du noch irgendwie therapeutisch behandelt im Moment? Oder? Ja, das nehme ich alles ab. Also es gibt keine Chemotherapie. Nein, das macht einen doch kaputt. Das macht doch kaputt. Nein, und mein Körper, ich habe auch einige Allergien und so, und wer weiß, wie er da noch auf reagiert, dann geht es vielleicht noch schneller zu Ende, als es ist, und das möchte ich eigentlich nicht. Lieber Thomas, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du die Zeit, die dir bleibt, so gestalten kannst, wie du es gerne möchtest. Ja, ich denke mal, wir beide werden wohl auch nicht mehr miteinander zu tun haben dann, ne? Also, dass wir dann auch noch zusammen reden können, das denke ich mal nicht. Das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Anhaltspunkt, weil du gerade sagtest, du wünschst mir alles Gute und ne, das ist dann halt eben dann doch schon wieder so ein Kick halt eben, dass man halt eben wieder nicht kann, ne? Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Du bringst mich natürlich sehr in große Verlegenheit, weil ich möchte dir schon etwas Gutes wünschen. Ja, und das finde ich auch total super von dir, aber das ist halt eben nur so. Natürlich, ja. Ich werde dich nie wieder sehen und nie wieder hören und du mich dann halt eben auch nicht. Und das ist dann halt eben, und das wird noch öfters jetzt die Zeit kommen, wo ich mich von Menschen verabschieden muss und die nochmal einmal sehe und höre und dann nie wieder. Glaub mir, das ist so, als würde innen drin ein Stein explodieren. Mhm. Als würde dein ganzer Körper irgendwie, weiß nicht, amok laufen, sag ich mal. Mhm. Ich wünsche sowas keinem. Der Tod ist eigentlich in meinen Augen was Ungerechtes, was darf es eigentlich gar nicht geben. Mhm. Ich kann einfach nicht darüber. Das geht nicht. Ich will einfach meinen Kopf nicht begreifen. Wir verabschieden uns jetzt voneinander. Okay. Thomas. Ich danke dir. Auf Wiedersehen. Alles klar. Tschüss. Konrad ist am Telefon und Konrad ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Also, das Thema heißt bei uns Testamente. Ich bin erstmal ganz geschockt von dem Anrufer, der gerade angerufen hat. Also, wenn man sich das so überlegt, sind ja, ich glaube, die nächsten Themen eigentlich alles nur Lappalien. Also, wollte ich nur mal sagen. Ja. Aber du hast ja auch ein Anliegen und hast auch angerufen und möchtest dich zu etwas äußern. Ja. Und das ist auch wichtig, was du zu sagen hast. Also leg mal los. Also, mein Vater ist vor 2 Monaten an einem Autounfall ums Leben gekommen. Aber das ist doch keine Lappalie, Konrad. Nein, aber ich habe, so langsam habe ich es jetzt schon wieder verarbeitet. Mhm. Also, und das eigentliche Problem ist, mein Vater, also ich war bei der Testamenteröffnung nicht dabei. Mein Vater hat mir 400.000 Mark vererbt. Mhm. Dir ganz alleine? Mir ganz alleine. Wie groß ist denn der Rest der Familie noch? Ich habe noch 2 ältere Schwestern und 2 jüngere Brüder. Mhm. Und meine Mutter natürlich. Und was haben die anderen bekommen? Wesentlich weniger. Ich kenne nicht den Betrag, aber es ist dagegen fast gar nichts. Mhm. Und ich habe das selber nur durch meine Mutter erfahren, die mir das irgendwann gesagt hat, mit einem bösen Blick. Und seitdem redet eigentlich keiner aus der Familie richtig mehr mit mir. Mhm. Und meine Mutter hat mir auch angeboten oder nahegelegt, dass ich doch, wenn ich doch jetzt so viel Geld hätte, sollte ich doch mal ausziehen. Hat sie gesagt? Ja. Sag mir bitte noch was zu dieser Testamentseröffnung. War das bei einem Notar? Wurde das da geöffnet? Oder? Ich weiß es nicht. Ich denke es. Ich war nicht dabei. Mhm. Weil ich weiß auch nicht, wie das eigentlich üblich ist, ob man so ein Testament hinterlegt beim Notar, ob man es, wie Thomas gerade gesagt hat, zu Hause aufbewahrt. Aber das werden wir sicher im Laufe der Sendung auch noch genauer erfahren. Auf jeden Fall hat das eure Familie jetzt kaputt gemacht, ne? Ja. Hattest du denn vorher ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter? Ging, aber es war nicht schlecht. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ja, du musst ja der Lieblingssohn gewesen sein. Ja, das ist ja das. Also bei meiner insgesamten Familie war ich immer so das schwarze Schaf, weil ich immer am spätesten nach Hause gekommen bin. Mhm. Und dann, ich habe auch die meiste Scheiße gemacht. Aber mein Vater hat immer, wenn ich weggegangen bin, hat immer mir so ein bisschen Geld zugesteckt. Mhm. So, ja, ich weiß ja, wie das ist, wenn man jung ist und so. Mhm. Was war denn dein Vater vom Beruf? Mein Vater war Rechtsanwalt. Also hatte gut Kohle. Ja. Jetzt hat deine Mutter ist distanzierter seit dieser Testamentseröffnung. Genau. Zu dir. Und sie hat dir sogar nahegelegt, aus eurem Haus auszuziehen. So ist es, ja. Was empfindest du denn jetzt deiner Mutter gegenüber, dass sie so reagiert? Ich bin total geschockt. Das weil ich dachte eigentlich, ich bin ihr Sohn und egal was passiert, dass sie zu mir hält, ja. Jetzt sehe ich dann... Ich als ganz Außenstehender bin darüber geschockt, dass deine Mutter wegen diesem Scheißgeld ihren Sohn letztendlich verstößt. Ja, genauso denke ich auch. Mhm. Was hast du ihr denn da geantwortet, als sie das gesagt hat? Gar nichts. Ich war sprachlos. Ich konnte gar nichts sagen. Mhm. Überlegst du denn, das jetzt auch zu machen? Ja, ich weiß nur nicht, wohin. Na, du kannst dir eine Wohnung nehmen irgendwo. Ja, aber ich gehe ja noch zur Schule, also ich will meine Schule vernünftig beenden und wenn ich eine eigene Wohnung habe, weiß ich nicht, ob das dann so gut läuft. Naja, du bist da natürlich ganz auf dich alleine angewiesen. Genau. Ne? Natürlich kannst du deine Schule beenden, wenn du eine eigene Wohnung hast. Das wäre ja gar kein Ding. Wie ist das denn jetzt mit dem Geld? Du bist erst 17 Jahre alt. Hast du das schon auf deinem Konto oder kriegst du das erst, wenn du 18 bist oder wie läuft das? Man weiß ja noch gar nicht, ob ich es wirklich bekomme, weil also die haben jetzt mit dem Rechtsanwalt fehlt ja irgendwas. Ich weiß es auch nicht. Weil irgendwie ein Mindestanspruch muss wohl für die Frau da sein. Und ich weiß auch gar nicht, wie viel meine Mutter bekommen hat. Mhm. Im Moment habe ich gar nichts, aber Das kann also sein, dass deine Mutter das Testament anfechtet unter Umständen? Ja. Und du stehst da und kannst dich im Moment gar nicht so wehren. Genau. Hast du denn einen, du hast auch keinen Vertreter, ne? Keinen Rechtsvertreter, der sich da für dich einsetzt, oder wie geht das? Nö, im Moment mache ich gar nichts. Also ich kann da auch nicht viel machen, das wird angefochten und. Was ist denn eigentlich jetzt das Gefühl deinem Vater gegenüber? Freust du dich, dass er dir so viel Geld hinterlassen hat? Oder gibt es da auch ein bisschen, ja, ein schlechtes Gefühl, dass dadurch jetzt alles kaputt gegangen ist? Nein, also ich habe keinen von beiden, weil mein Vater hat es ja nur gut mit mir gemeint. Und sag mir mal, wie alt die anderen Geschwister sind. Hast du, glaube ich, gerade nicht gesagt, das Alter. Meine eine Schwester, die ist schon 30. Die andere 27. Meine Brüder sind 15 und 14. So alle anderen Geschwister, wie verhalten die sich denn jetzt mir gegenüber? Auch gravierend anders gegenüber früher? Ja, sehr distanziert. Also alle? Ich habe... Auch die kleinen Brüder? War der kleine Bruder? Ja, der ist ja auch schon, also der weiß auch, worum es geht. Also bist du völlig isoliert jetzt durch dieses Testament quasi, ja, in der Familie? Also früher hatte ich eine gute Beziehung zu meiner ältesten Schwester. Da habe ich so versucht, mit ihr so mal darüber zu reden und... Sie gehen mir total aus dem Weg. Wie Geld die Menschen entzweien kann, ne? Ja, das ist traurig, wirklich. Jetzt erlebt man es auch, ne? Wenn du jetzt, wenn jetzt alles doch so läuft, wie dein Vater es bestimmt hat, und du bekommst diese 400.000 Mark vielleicht nächstes Jahr, dann bist du 18 Jahre alt, hast du schon mal ein bisschen rumgesponnen, was du da mit dem Geld machen wirst? Ja, ich werde mir wahrscheinlich erstmal eine VIP-Karte bei Borussia Dortmund kaufen. Nee, das ist so mein Lebenstraum ungefähr. Und was dann, kostet denn eine VIP-Karte bei Borussia Dortmund? Das weiß ich nicht, aber ich werde sie mir wohl leisten können. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, und dann weiß ich nicht. Also wenn ich 18 bin, dann werde ich erstmal Führerschein machen. Und dann, also ich meine, so bin ich schon dankbar meinem Vater, weil ich jetzt so alles, was ich haben will, das kann ich mir auch leisten. Ich bin jetzt auch schon reisen und so, aber erstmal vielleicht auch studieren, mal gucken. Ja, natürlich. Also mach auf jeden Fall eine gute Ausbildung. So viel Geld ist es auch nicht, dass du da dein ganzes Leben davon leben kannst. Nö, weiß ich. Gönn dir was Nettes und leg vielleicht ein bisschen was Geld an und dann leb dein Leben. Also ich finde es, ich sag's nochmal, sehr bedauerlich, dass deine Mutter so reagiert. Und wenn sich das nicht bessert, fände ich es wirklich sehr ratsam, an deiner Stelle auszuziehen und dir eine eigene kleine Wohnung zu nehmen. Finanzieren kannst du sie dann und du wirst schon über die Runden kommen. Also das ist jetzt eine sehr ambivalente Erfahrung, ne, mit einem Testament. Sowohl Freude als auch sehr große Traurigkeit. So ist es, ja. Lieber Konrad, danke für deinen Anruf. Ja, danke. Und hoffentlich regelt sich das alles doch einigermaßen noch gut für dich. Ich hoffe es. Tschüss, Konrad. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ihr habt es vielleicht auch schon gerade rausgeschlossen aus all dem, was wir hier gehört haben und gesprochen haben. Das Thema heißt Testamente. Wer von euch hat ein Testament gemacht oder schon gemacht? Und wer von euch hat geerbt? Erwartet oder unerwartet? Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt begrüße ich herzlich Barbara. Und Barbara ist 36 Jahre alt. Ach, das bin ich. Das bist du, ja. Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Ja, ich habe geerbt, ohne dass ich es eigentlich wollte. Was heißt das genau? Beschreib mal. Beschreib mal, ja. Ja, meine Tante ist gestorben und hat eben ja eine Erbengemeinschaft mit 9 Personen gehabt. Und ich glaube, keiner war glücklich darüber. Warum wart ihr nicht glücklich darüber? Wenn jemand stirbt? Ja gut, das ist klar. Ja, also ich denke mal, ja, da, wie kann man sich über ein Erbe freuen, wenn jemand stirbt? Gut, aber du hast jetzt irgendwas geerbt. Ja. Und was hast du geerbt? Ja, Geld. Wie viel Geld? Genug. Genug, also einen ganzen Batzen. Einen ganzen Batzen, ja. Aber du hattest auch eine enge Bindung zu der Tante. War meine Patentante. Deine Patentante. Ja. Wie alt war die Patentante, als sie gestorben ist? Die war 59. Also auch noch kein Alter, ne? Nee. Ist sie plötzlich? Und die ist eigentlich auch meiner Ansicht nach, nur ein Jahr davor, war mein Patenonkel gestorben und sie ist eigentlich, wie ich denke, gestorben, weil sie alleine war. Mhm. Sie hatte eben keine Kinder und... Aber sie hatte dich doch. Sie hatte mich, sie hatte meine Mutter, also ihre Schwester, mhm. aber sie hatte sonst niemanden. Mhm. Also diese Frau ist wirklich gestorben an Einsamkeit. Mhm. Und eine Frau, die wirklich immer Kinder wollte und ja, aus dem Grund auch eben den Kindern... Hast du denn in ihrer Nähe gewohnt? Ja. Dann so innerhalb von 50 Kilometer entfernt, aber dann ist es mir, Barbara, schon ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn du sagst, sie ist aus Einsamkeit gestorben. Warum hast du dich nicht genug um sie gekümmert, wenn du das so klar analysierst? Nein, so würde ich das nicht. Sie ist aus Einsamkeit, aus Sehnsucht oder sie ist nicht aus Einsamkeit gestorben, weil ich sie vernachlässigt habe, sondern weil ihr Mann ein Jahr davor gestorben war und auf den konnte sie nicht verzichten. Ah, ja. Und das konnte man leider nicht auffangen. Hast du diese Tante sehr gerne gehabt? Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Mhm. Dann ist es natürlich. Ich habe mich auch um sie bekümmert. Also es ist nicht so, dass es jetzt um Vernachlässigung geht. Mhm. Also ganz bestimmt nicht. Mhm. Und es haben jetzt noch mehrere, so habe ich es gerade verstanden, noch mehrere andere auch geerbt neben dir. Ne? Also muss es eine sehr wohlhabende Tante gewesen sein. Das wussten wir bis dahin gar nicht. Das wusstet ihr gar nicht? Nein, das wussten wir nicht. Also ist das ein Barvermögen oder hatte sie auch Häuschen? Es war Barvermögen und es war ihr Häuschen, was sie hatte. Mhm. Und da kam eine ganze Menge zusammen. Dann auch da kam mehr zusammen. Das wusste kein Mensch. Mhm. Aber gekümmert haben sich trotzdem viele Leute um sie. Jetzt ist natürlich klar, wie du gerade auch sagtest, dass man in der Regel sich nicht freut über ein Erbe, weil das immer verbunden... Ich weiß nicht. Ja, es gibt auch Erbschaften, dass man was erbt, ohne dass man denjenigen gekannt hat. Und dann ist man natürlich nicht so betroffen von dem Tod, als wenn es ein ganz nahestehender Mensch wäre. Insofern kann ich das natürlich nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Aber nun hast du es mal geerbt und du hast eine ganze Masse Geld überwiesen bekommen. Ja, leider. Dir wäre die lebende Tante natürlich lieber. Ja. Mhm. Aber nun hast du das Geld. Was machst du mit dem Geld? Ich habe es angelegt für meine Tochter. Angelegt für die Tochter. Mhm. Also da kam auch nicht ein Hauch von ein bisschen Freude auf, dass du so viel Geld jetzt plötzlich bekommen hast. Nee, alles andere als das. Mhm. Also da war das im Gegenteil. Mhm. Also ich habe dann eher noch zusammen, wir waren mit Neuner, so eine Neuner Erbgemeinschaft. Mhm. Und alle waren eher betroffen darüber, dass die Frau so viel Geld hat und sich so wenig geleistet hat. Mhm. Mhm. Die Frau, ich meine, ja gut, ein Jahr davor war ihr Mann gestorben. Also mein Onkel hat meiner Tante alles bedeutet. Mhm. Und danach konnte sie nicht mehr. Muss man da eigentlich, wenn man so viel Geld erbt, Steuern zahlen auch? Natürlich. Ja, wie viel? Oh, das muss ich sagen, haben meine Eltern erledigt. Mhm. Meine Mutter hatte dann damals diese, das ist eine ganze Menge wohl, aber das ist auch ganz unwichtig. Es geht ja nicht darum, dass man, eben genau das ist mein Problem. Das ist immer heißt, man erbt und wie viel, das ist nicht das Thema. Ja, das also Thema ist eigentlich, das ehrt dich wenn sehr. Man erbt, wenn Testamente überhaupt greift, dann ist jemand tot. Mhm. Es ehrt dich sehr, dass du so siehst, aber du weißt natürlich auch, dass es ganz, ganz viele andere Menschen gibt, die das nicht so emotional sehen, sondern viel materieller. Das weiß ich nicht und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich danke dir für deinen Anruf, Barbara. Ebenso. Und wünsche dir alles Gute. Ebenso. Dankeschön. Tschüss. Miria. Miria, stimmt das? Ja. 22 Jahre alt. Mhm. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, zum Thema Erben, Testamente. Hast du dich gemeldet? Ja, da habe ich mich gemeldet. Und zwar liegt es daran, dass ich seit einem guten Jahr Gebärmutterkrebs habe mit Lungenmetastasen im Endstadium. Und 22 Jahren. Ja, und aufgrund dessen vor ungefähr 3 Monaten mein Testament gemacht habe. Mhm. Weil ich einfach ein Mensch bin, der nicht einfach so von dieser Welt gehen möchte, sage ich jetzt mal ganz banal. Mhm. Und zwar eine kurze Zeit gelebt habe, aber dennoch nicht anonym. Und ich möchte zum einen auch nicht anonym sterben und ich möchte nicht so ganz in Vergessenheit geraten. Und einiges, was mir wichtig ist, habe ich eben aufgeschrieben. Drin. Hast du das für dich alleine aufgeschrieben oder auch ganz offiziell so mit einem Notar? Ich habe das ganz offiziell mit einem Notar und habe das auch beim Notar hinterlegt. Und das weiß meine beste Freundin und hoffe ich jedenfalls, wird in diesem Augenblick zur rechten Zeit handeln, sodass das in Erfüllung geht, was da drin steht. Darf ich dich danach fragen, was da drin steht? Magst du mir das erzählen? Ja, das ist kein Geheimnis, sagen wir mal so. Ich mache es nicht zum Geheimnis, denn es wird sowieso wahrscheinlich eintreten. Also ich habe mir zum Beispiel gewünscht, dass es eine ökumenische Beerdigung wird, dass alles, wenn das Geld es zulässt, in Weiß gehalten wird. Das heißt Stein, Grabfassung etc. Und dass das keine Trauerfeier, sondern eine sowieso eine kleine Siegesfeier ist, dass man dennoch irgendwo sagen kann, ja, ich habe den Menschen halt gekannt und geliebt, dass man nicht immer weinen muss. Also das wäre mir am wichtigsten. Du möchtest gar nicht, dass die Menschen bei deiner Beerdigung weinen? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, das kann man nicht verhindern. Es würde mir auch so gehen, aber im Großen und Ganzen möchte ich das eigentlich nicht. Hast du auch sogar die Musik festgelegt? Ja, das ist Musik von Pachelbel, ein Kanon. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne den, ja. Der hat sowas wohl Feierliches, aber auch doch Besinnliches. Und er gefällt mir halt einfach. Und dann hätte ich noch gerne gehabt, wenn zum Beispiel Luftballons dann in den Himmel steigen, irgendwie so ein paar, die Freunde von mir dann vielleicht haben. Oder wenn auf dem Stein steht, wenn die Kraft zu Ende geht, ist das Sterben eine Gnade. Denn das habe ich schon des Öfteren erlebt, also in der Krankheit, dass das nicht immer leicht ist und dass das Leben wohl ein Geschenk ist, aber trotzdem dann in der Krankheit auch ganz schwer sein kann. Ja. Das heißt ja jetzt, soweit du das jetzt erzählt hast, hast du die Trauerfeierlichkeit festgeschrieben und dir gewünscht, wie das ablaufen soll. Hast du sonst noch was Persönliches reingeschrieben? Ja, also ich habe reingeschrieben, dass meine Freunde, Bekannten und so weiter bedacht werden. Das heißt also, dass sie informiert werden mit Karten, dass auch meine Brieffreunde informiert werden und dass das, was ich habe nicht viel an Geld oder Mobiliar oder Eigentum, dass das unter meinen besten Freunden eben aufgeteilt wird, sofern sie es haben möchten oder das dann eben in Geld irgendwie umsetzen. Und dann habe ich 4 Katzen, die möchte ich nicht in ein Tierheim geben, sondern eben an gute Leute. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und was ist mit deinen Eltern? Leben deine Eltern? Ja, das ist so mein Problem. Die leben wohl, nur die haben sich so ungefähr von einem halben Jahr abrupt von mir zurückgezogen, weil sie einfach damit nicht umgehen können mit der Krankheit oder mit dem bevorstehenden Sterben, weil mein Bruder mit 19 Jahren gestorben ist an einem Autounfall, also vor 6 Jahren. Und wir haben schon ein Kind verloren und ich glaube nicht, dass sie seelisch in der Lage sind. So scheint es, dass sie nochmal das durchmachen können. Das heißt, deine Eltern, du hast gar keinen Kontakt zu deinen Eltern im Moment? Nein, überhaupt leider nicht. Muss ich akzeptieren und respektieren, so hart es auch ist, obwohl ich ihnen noch sehr, sehr viel zu sagen hätte. Hast du für sie auch noch einen Brief dazugelegt zu dem Testament? Ja, ich habe eigentlich jedem so ein paar persönliche Worte beigefügt, will ich mal sagen, dem Testament, und habe keinen vergessen. Ich habe eigentlich jedem das gesagt, was so in mir steht, da drin auch noch. So zum Schluss habe ich, nicht weil das jetzt ein Titel ist, so, sondern weil das so in mir stand, immer so das Lied von Reinhard May, wem seine Stunde schlägt, ich weiß nicht, ob du es kennst, kenn ich auch. Möchte noch einmal um jenen Tisch versammelt sein, der in tiefen Kerben unseren Namen trägt und so weiter. Das wäre mein Wunsch. Ja, das steht in mir, aber ich glaube nicht, dass sich das aufgrund der Situation mit meinen Eltern vereinbaren lässt. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Denn das tut dir sehr weh, dass du die Eltern nicht hast im Moment. Ja. Kannst du den Eltern das verzeihen, dass sie dich jetzt in deiner schwersten Zeit alleine lassen? Ich hoffe, dass mir es noch gelingt. Das wünsche ich mir so, weil so möchte ich nicht gehen. Das ist nicht gut. Der Thomas am Anfang, hast du vielleicht mitgehört, ist ja auch so schwer krank. Und er hat gesagt, dass er ein halbes Jahr noch zu leben hat. Wie sind die Prognosen bei dir denn? Ja, also die Ärzte meinten, im begünstigten Falle ein Jahr. Mhm. Ja, plus minus. Und ich sag mir halt, was du daraus machst, so lang wird es doch für dich sein. Einfach so. Ist es bei dir auch so, dass du im Moment gar keine Therapien über dich ergehen lässt mehr? Nee, ich habe eigentlich schon alles hinter mir, OPs, Schema und Bestrahlung, nur ich mache so eine naturheilkundliche Therapie noch, die mich so ein bisschen, ja, halt über Wasser hält, so, aber nicht mehr, also am Krebs selber leider nichts mehr ändern kann. Hast du Schmerzen? Ja, nur ich werde daraufhin behandelt mit Morphin. Und du bist aber auch hauptsächlich dann bei dir in deiner Wohnung alleine zu Hause? Ja. Ja. Halt viel mit meiner Freundin zusammen, wo ich sagen kann, da habe ich sehr, sehr viel Glück. Du wirkst so gefasst, Miria. Wie kommt das? Hast du vielleicht auch einen religiösen Hintergrund, der dir Kraft gibt? Dann nicht direkt. Ich glaube an Gott und ich glaube an ein Weiterleben. Das mag sein, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, der mir die Kraft gibt, aber es war auch für mich ein harter Kampf, dass ich so mich durchgerungen habe, sage ich mal, und auch heute noch habe ich Todesangst. Ich habe nicht Angst zu sterben, sondern ich möchte einfach manchmal noch nicht weg. Ich möchte einfach noch da bleiben und das ist, das vor Augen zu haben, das ist nicht einfach, aber trotzdem, denke ich, muss man da sich bemühen, dass man den Boden unter den Füßen behält, irgendwie. Du sagst gerade, deine Freundin ist dir eine so große Stütze. Ja. Hast du auch einen Freund? Nein, leider nicht mehr. Ich hatte einen Verlobten 2 Jahre lang, der ist ein Jahr älter als ich und der hat sich dann auch vor einem Dreivierteljahr aufgrund dessen von mir getrennt. Wegen der Krankheit? Ja, der konnte einfach damit nicht umgehen, was ich verstehen kann, wenn ich mich in ihn hineinversetze. Also du hast ihn gehen lassen, ohne Groll? Ja, doch, kann man sagen. Kann man sagen. 22 Jahre bist du alt? Wie lange schlägst du dich jetzt schon mit dieser schweren Erkrankung rum? Ja, seit einem guten Jahr, also seit September letzten Jahres. Ich meine, man weiß nicht, wann man das bekam, aber zumindest da wurde es festgestellt. Mhm. Als dir die Ärzte wirklich die endgültige Diagnose gesagt haben, wie lange hast du gebraucht, um das zu verstehen, um das zu begreifen? Das ist eine gute Frage. Also die ersten 2 Monate, denke ich mal, habe ich es verdrängt, ganz einfach nur verdrängt. Und ja, es geht mich nichts an, es lebt neben mir. Und dann aber so langsam kamen die Phasen der Wut, der Trauer, der Depression und dann irgendwann auch des Akzeptierens. Also vielleicht so innerhalb von einem Vierteljahr habe ich das einigermaßen, aber auch nur hinbekommen. Kommen da so Gefühle auf in einem, dass du denkst, warum ist das Schicksal so? Warum ich gerade? Auf jeden Fall, gerade wenn man noch so jung ist, auf jeden Fall. Nur auch da wird sich keine Antwort finden. Ich denke mir, es wird seinen Sinn haben. Es wird einen Sinn haben. Auch wenn wir ihn nicht wissen, jetzt nicht wissen. Ich stelle mir das gerade so vor, dass du dann wahrscheinlich so den Frühling in diesem Jahr vielleicht auch ganz anders wahrgenommen hast, mit dem Hintergrund, dass du ihn vielleicht nie wieder erleben wirst. Oh ja, das kannst du sagen, das habe ich. Ich kann mich nicht erinnern, jemals den Frühling so intensiv genossen zu haben und einfach mit allem, was dran war, sage ich mal. Und auch gerade, weil ich ja nicht immer die Möglichkeit hatte, dass mir nicht immer gut ging, nicht raus konnte, dann, wenn ich raus konnte, wirklich alles aufzusaugen. Das kann man so gar nicht erklären. Das kann man einfach nicht erklären. Du hast gerade so eine Andeutung auch schon gemacht, dass du einen Wunsch, wie du dann die letzten Stunden und Minuten leben willst oder erleben möchtest. Ja. Also beispielsweise im Krankenhaus oder mit deiner Freundin zu Hause oder da hast du dir bestimmt Gedanken drüber gemacht. Ja, also auf keinen Fall im Krankenhaus, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. Nur das weiß man nicht, aber ich hoffe es einfach mal. Sondern eben in meiner Wohnung und umgeben von meinem Vertrauten. Dazu gehört das, was ich eben besitze und meine Katzen und meine Freundin. Vielleicht der da noch kommen will. Es werden nicht mehr viele sein, denke ich, die da noch freiwillig kommen wollen. Denke ich einfach mal. Aber wer da will, mit dem würde ich diese Stunde gerne teilen. Weißt du, Mirja, dass ich mich immer zu im Moment total beherrschen muss. Du bist so gewappnet. Und ich schäme mich. Ich weiß schon, dass ich nicht so gewappnet bin. Man lernt es, Domian, man lernt es. Das konnte man am Anfang auch nicht. Konnte ich ganz bestimmt auch nicht. Jeder wird davon überrascht. Es geht ja jeden an. Es ist ja nicht mein Thema. Es ist ja unser, irgendwann mal unser aller Thema. Und ich denke mal, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, auch wenn man noch jung ist, kann nie schaden. Kann nie schaden. So traurig auch ist. Ich glaube, dir ist auch nicht sehr damit geholfen, wenn du wenn du heulende Leute gegenüber hast. Nein, aber was ich noch viel schlimmer finde, sind Menschen, die nur ihr Mitleid zeigen, aber auf so ganz banale Weise, so, dass man fast drüber fällt, das ist noch schlimmer. Also das ist fast nicht zum Aushalten. Ich möchte dich noch eine Frage zu dem Testament fragen. Warum ist dir das so sehr wichtig, dass das alles so dann verläuft und ja, zelebriert auch wird, wie du das jetzt da festgelegt hast? Ja, weil ich nicht möchte, dass irgendetwas auch dann, wenn ich, sage ich mal, keinen Atem mehr in mir habe, um etwas zu sagen oder Anweisungen zu geben, auch dann nicht fremdbestimmt wird über mich. Das möchte ich einfach nicht. Das ist was ganz Schlimmes. Das finde ich ganz schlimm. Und das wünsche ich keinem, ob er jetzt 80 ist oder 50 oder mit 30 stirbt, sondern ich finde, das ist ganz wichtig. Das ist die Würde im Sterben. Und das finde ich wichtig. Ich finde, dass du ein ganz, ganz tolles Mädchen bist, Mirja. Naja. Ja. Ich wünsche dir, dass du alles das noch machen kannst in diesem Jahr, was du möchtest. Ja. Und dass du gute Freunde hast und dass deine Freundin zu dir hält. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass deine Eltern vielleicht doch noch auf dich zukommen. Danke, Domian. Das wäre schön. Dir auch alles Gute, ne? Für dein Leben. Tschüss, Mirja. Tschüss. Jetzt machen wir Pause. Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefontalkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Testamente und Erben. Wer von euch hat ein Testament gemacht? Wer von euch hat schon etwas geerbt, erwartet oder unerwartet? Wenn ihr mit mir reden wollt über dieses Thema, Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Und es geht weiter mit Frank. Und Frank ist 49 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Frank, guten Morgen. Domian, ich habe geerbt. Meine Mutter ist vor über gut einem Jahr verstorben und hat ein Testament gemacht, was eine kleine Bevorzugung meiner Person gegenüber meiner Schwester ausdrückt. Inwiefern Bevorzugung? Ja, sie hat mir, also ich habe in den letzten 10 Jahren aufgrund, also ich bin sogenannter Frührentner, ich habe ein schweres chronisches Leberleiden und bin etwa vor 10 Jahren von meinen etwas wilderen Touren durchs Leben eigentlich zu Muttern so an den Herd zurückgekehrt, weil ich einfach auch wirklich, was ich Diät kochen und also ich konnte einfach nicht mehr so wild um mich schlagen, wie ich das mal tat und kam wieder zu Muttern und habe in den 10 Jahren zu meiner Mutter ein sehr sehr persönliches, sehr inniges Verhältnis aufgebaut. Also Thema schwul war kein Problem, das wusste sie. Mein Vater ist 1980 schon verstorben, hat das nie richtig hingekriegt mit Homosexualität. Ich habe nur eine Schwester, die das auch alles wusste und meine Mutter war immer bestrebt, uns beide, also Schwester und also Tochter und Sohn, dann auch gleich zu bedenken. Nur in den 10 Jahren ist eben viel passiert, wo ich mit ihr lebte. Mein Freund ist an AIDS verstorben und hat Selbstmord begangen und das ist alles an meiner Mutter hier in der Provinz nicht so vorbeigegangen. Das hat sie alles mitgetragen, hat die ganzen schwulen Aktivitäten, AIDS-Hilfe drumherum und so, alles wirklich begünstigt und mitgeholfen. Also Hut ab, Hut ab. Und sie hat mir im Grunde genommen, also sie hat das Vermögen 50-50, was da noch übrig war, geteilt. Sie hat mir nur ein Wohnrecht, ein lebenslängliches Wohnrecht eingeräumt, dass wenn ich mal, wenn die Leber wirklich durchknallt oder weiß nicht, andere Sachen kommen könnten, dass ich dann eben hier aus diesem Haus, wo ich geboren bin, nicht raus muss. Und ihr letzter Wunsch war eigentlich so, als es irgendwie, ihr war klar, sie hatte dann also einen Knochenmarkskrebs, ihr letzter Wunsch war nochmal ein gemeinsamer Urlaub mit beiden Kindern auf der Insel Sylt. Ich war mit ihr immer dahin gefahren, aber nie mit der Schwester, also mit meiner Schwester mit. Ja. Und eigentlich, glaube ich, wollte sie, dass meine Schwestern in diesem Urlaub, der letzte Urlaub, mit also allen zusammen verkleckern, dass sie das mit dem Wohnrecht. Das hat sie dann aber nicht getan, weil es ihr da schon so schlecht ging. Ja, das, und ich habe es auch irgendwie alleine meiner Schwester nicht gesagt, weil das war wirklich die Sache meiner Mutter, wie sie das Testament, ich wollte da auch nicht vorgreifen. Also das, die Bevorzugung besteht jetzt in dem Wohnrecht, habe ich das richtig verstanden? Dass ich lebenslänglich hier wohnen kann, also dass meine Schwester nicht nach dem Tod, also ihr gehört das Haus zur Hälfte, aber Wohnrecht heißt, sie kann jetzt nicht sagen, du musst das Haus verkaufen, damit ich die Hälfte von diesem Erlös des Hauses bekomme. Das heißt also, sie kann eigentlich so Gründe genommen mit dem Haus nichts machen, bis ich nicht... Ja, ich verstehe. Hat das jetzt zwischen euch beiden, wir haben das ja gerade bei dem 17-jährigen Konrad auch gehört, dass es da Irritationen oder Distanzierungen in der Familie gab. Hat das euch etwas entzweit, dich und deine Schwester? Nicht nur entzweit, es ist die Hölle. Also, es ist die Hölle, so ja, schlimm. Ja, es war denn so, als es mit meiner Mutter dann sehr ernst wurde und die Ärzte keine Hoffnung mehr hatten, reiste sie an. Ich war zu derselben Zeit, wo meine Mutter im Sterben lag, mit einer Sache in einem anderen Krankenhaus, eine Metallentfernung in der Wade. Also ich hatte einen Beinbruch gehabt und das musste entfernt werden. Und meine Schwester schnüffelte wohl in diesen Schubladen rum und fand die Kopie des Testamentes, also das Original war beim Notar. Ich kam aus der OP raus, es war so eine Rückenmarksbetäubung, ich war gar nicht ganz weg, aber man ist dann noch sehr blasch und so. Und schnaubt ins Telefon irgendwie, also ich hätte das an ihr vorbeigeschaukelt, ich sei ein Erbschleicher, wie ich mir das nun vorstellte und das sei ja wohl unglaublich und sagt so, was auch immer du hast, ob du nun Leberzirrhose oder auch wie dein Freund AIDS hast, bei den heutigen Medikamenten muss ich dann ja noch 10 Jahre warten. Also ich habe Also das ist ja heftig, ne? Ja, das war heftig. Wie ist das denn jetzt? Seid ihr völlig zerstritten? Ja, sie hatte nur, also ich wusste nicht, wir waren, ich will mal so sagen, es war nie so ein inniges Verhältnis mit meiner Schwester, wir waren aber auch nie Feinde. Also sie hat eben geheiratet, sie lebt in Wien, sie ist nicht in Deutschland und wir haben nicht so wahnsinnig viel miteinander am Hut, aber wir hatten auch nie irgendwie das Gefühl, dass wir uns auseinandergelebt haben. Und ist es denn so, dass du jetzt quasi auf dein Recht auch pochst und da wohnen bleiben willst? Oder geht dir das mittlerweile so auf die Nerven, dass du sagst, ach komm, ich verkaufe und wir teilen uns das? Nee, es gab denn so ein Versöhnungsgespräch beim Notar, der auch nochmal zusammensaßen und wo sie sagte, ich bin ja damit einverstanden, dass du da immer wohnst, aber du trittst dann jetzt schon zu deinen Lebzeiten für mich und meine Kinder und das alles, das Haus eben in einem Erbvertrag ab. Und ich hab gesagt, ich möchte darüber schlafen. Mhm. Und da ich aber hier in meinem Lebenszusammenhang auch Freunde habe, die mir helfen, klar, die mir nahestehen, ja, wollte ich mich einfach nicht erpressen lassen. Wie hast du dich jetzt entschieden, heute, aktuell? Ja, jetzt war es so, sie hat das Testament dann angefochten. Mit 30.000 Mark hat sie sich das kosten lassen. Also mit Berufung anlegen und sowas. Und hat kläglich in allen Instanzen verloren. Mhm. Und es ist jetzt aber nicht das Geld, was mich so, es sind die Briefe, die dann hin und her gehen und wo sie sagt, sie will mich lebend nie wiedersehen. Ist das schlimm? Sie hat dieses Gefühl des Verstoßenseins. Sie ist verstoßen worden und nicht gleich behandelt und dass ich nun dieser schwule Mutters Liebling, sie war immer Vaters. Hältst du für möglich, dass aufgrund dieser testamentarischen Äußerung deiner Mutter euer Verhältnis vielleicht auf Lebenszeit zerrüttet bleibt? Ja, das wurmt ja so an mir, dass ich nicht weiß, wie ich überhaupt da die Brücke wieder schlagen kann, nachdem man sich solche Briefe, solche Gemetzel und auch solche Gerichtsverfahren liefert, wo dann... Das geht wahrscheinlich nur so, indem ihr erstmal viel Ruhe einkehren lasst. Ja, und aber wenn jemand sagt, ich muss denn ja nach 10 Jahren warten... Und ja, ist schlimm, schlimm, und ist sehr auch, schlimm. Ich auch den Eindruck habe, dass da noch ein Ehemann im Hintergrund fuchtelt, der... sagen wir mal so, mit ganz besondere Schwierigkeiten mit Homosexualität hatte, wo man sagt, der gießt da auch noch zu Hause Benzin ins Feuer, da sehe ich so gar keine Chance. Also du willst auf jeden Fall erstmal abwarten? Oder was hast du dir irgendwas vorgenommen jetzt für die nächste Zeit? Ich bin schieratlos einfach. Ich wohne hier jetzt, das Haus kommt mir auch groß und vor und ich würde sie gerne auch hier irgendwie wie früher, sie kam ja mit den Kindern hier an, aber das ist ja völlig zerstört nach diesen Briefen, ich will dich nicht lebendig sehen, kann ich ja nicht einen Brief schreiben und komm doch mal und lass uns. Nee, kann man wirklich nicht. Nee. Bin ich auch ratlos jetzt in dem Fall, weiß ich auch nicht, wie man da sich verhält. Ich würde erstmal stillhalten, erstmal Gras drüber wachsen lassen, ja, 1-2 Jahre vergehen lassen, dann vielleicht einen neuen Anlauf machen und vielleicht das Ding wirklich dann verkaufen. Vielleicht ist das ein Signal von deiner Seite an auch zum Kompromiss. Ja, nun, also für mich ist es schon sowas, die Mutter hat sich schon was dabei gedacht. Ja, natürlich, ja. Es ist ein Vermächtnis deiner Mutter letztendlich. Und es ist auch eine Beruhigung für mich. Ich arbeite so vor mich hin und ich kann für mich klarkommen, aber ich muss davon ausgehen, dass das auch dieser Grad der Gesundheit nicht so bleibt, wie er ist. Ja, also da kann ich froh sein, dass ich da eben mietfrei... Klar. Lieber Frank, also auch wieder eine Geschichte, wo ein Testament Menschen entzweit hat, ne? Wie wir es gerade ja auch schon gehört haben. Danke für deinen Anruf. Ja, also Thema eigentlich Eifersucht und Verstoßensein machen selbst Geschwister zu Erzfeinden. Schlimm, ja. Ja, das ist ein Teil. Ich wünsche dir für deine Gesundheit alles Gute. Und ich wünsche dir für deine Sendung alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, okay. Frank. Tschüss. Sven, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sven. Ja, hallo. Und zwar, ich habe ein Problem. Ich bin auf der Realschule, mache jetzt die mittlere Reife. Meine Schwester hat jetzt Abitur gemacht, die ist 19 und die wohnt weit im Süden, also weit weg von mir. Meine Eltern sind geschieden, die wohnt bei ihrer Mutter und ich bei meinem Vater. Ja. Und mein Opa, der Vater von meinem Vater, der liegt jetzt leider im Sterben. Meine Oma ist schon seit 10 Jahren tot. Und jetzt geht es darum, wer das Haus erbt. Und zwar, der hat noch eine wertvolle Schmucksammlung. Die erbt auf jeden Fall meine Schwester. Das war schon vorher abgesprochen. Die Münzensammlung, auch sehr wertvoll, die erbt mein Vater. Jetzt ist die Frage, wer erbt das Haus? Ich oder meine Schwester? Und mein Vater meint, was auch mein Opa meint, so wie mein Vater mir das sagt, dass mein Opa gesagt hat, dass meine Schwester das Haus erbt, weil die Abitur macht und ich nur auf der Realschule bin und dass das dann halt mehr wert ist. Das hat der Opa gesagt? Ja, mein Vater meint das. Meint das. Und der meint, mein Opa wäre derselben Meinung. Und in meiner Familie haben alle Abitur. Also ich bin jetzt der Erste. Was ist das denn für ein absurdes Argument? Ja, finde ich ja auch nicht. Gibt es denn, weißt du denn, ob der Opa ein Testament verfasst hat? Weißt du das oder weiß man das? Nein, das weiß ich nicht. Das sagt keiner. Mir keiner. Also noch ist der Opa ja nicht tot, ne? Nee, aber er wird wohl sterben. Ist er sehr schwer krank? Ja, der hatte einen Unfall. Der war 88, war eigentlich noch recht fit, konnte noch kurze Spaziergänge machen und ist dann böse ausgerutscht und liegt halt jetzt im Sterben. Ja. Der Vater meint, das kriegt die Schwester, weil die Abitur hat. Das ist ja das Absurdeste, was ich bisher gehört habe, überhaupt. Ja, besonders, weil die hat ja seit fast 10 Jahren mit dem nichts mehr zu tun. Wie war denn dein Verhältnis überhaupt zu dem Opa? Ja, recht gut. Hat er denn nie darüber mal gesprochen bei dir? Junge, hier, das machen wir so, das kriegst du? Nee, nichts, gar nichts. Bist du sehr scharf auf das Haus oder ist es ja letztendlich auch egal? Ja, sicher wäre es nicht scharf darauf, ein Haus zu haben, besonders in meinem Alter. Ich habe ja nichts, was irgendwie einen größeren Wert hat. Außerdem dann habe ich schon mal ein Problem weniger für die Zukunft mit einer Wohnung und so. Der Opa wohnt auch in eurer Gegend direkt? Ja, in der Nähe. In der Nähe. 10 Kilometer oder so. Ist er denn jetzt, ist er noch ansprechbar oder liegt er, ist er gar nicht mehr bei Bewusstsein? Ja, manchmal schon, das schwankt so. Wann hast du ihn denn das letzte Mal besucht? Das war vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten? Kümmerst du dich aber auch nicht doll um deinen Opa? Ne, das will ich nicht sagen. Wir haben oft telefoniert miteinander. Na hör mal, wenn jemand so schwer krank ist und im Sterben liegt, dann geht man aber nicht erst nur alle 2 Monate den besuchen. Nein, wir waren davor ja regelmäßig da, ich und mein Vater oder ich alleine. Und warum gehst du jetzt nicht mehr hin? Ne, dann hatten wir längere Zeit kein... oder das war aber nicht irgendwie, weil wir verkracht waren, nur wir hatten halt zufällig miteinander weniger zu tun. Und dann kam der Unfall. Und dann hieß es von den Ärzten, ihm geht es sehr schlecht. Der ist kaum noch ansprechbar, stellenweise. Ach, du hast ihn noch gar nicht im Krankenhaus besucht? Nee, die Ärzte sagen, das geht nicht so. Das glaube ich nicht. Und dein Vater war auch nicht bei ihm? Nee, bisher noch nicht. Ich meine, wir haben viel, wir telefonieren fast jeden Tag mit der Station. Klingt mir aber alles sehr komisch. Ihr macht euch Gedanken darüber, wer das Haus kriegt und der arme alte Mann liegt ja allein im Krankenhaus und kriegt keinen Besuch. Der sollte das niemandem von euch vermachen. Na, wir, die Schwestern, wir telefonieren ja mit den Schwestern der Station und da reden wir auch dann mit dem Opa durch die Schwestern. Nur dem geht's halt nicht so gut. Der kriegt Schmerzmittel. Also ich habe kein gutes Gefühl dabei. Du hast so angefangen davon zu erzählen, dass dich jetzt erstmal primär interessiert, dass du das Haus kriegst und dich gar nicht primär interessiert, wie es deinem Opa geht. Ja, ich erfahre ja fast jeden Tag, wie es ihm geht. Würdest du denn gerne haben, dass er wieder richtig gesund wird? Ja, wenn es ginge, auf jeden Fall. Naja, du kannst jetzt natürlich auch nicht anders antworten, ist mir schon klar. Ja, und die Frage ist ja, wer soll sonst das Haus erben? Mein Vater hat schon 2 Häuser und der erbt ja schon die Münzensammlung, die ist auch sehr also, viel wert. Ich würde jetzt erstmal sagen, bevor euch darüber den Kopf zerbrecht, steht mal lieber ein bisschen zu dem alten Mann, wenn er auch sehr schwer krank ist. Man kann auch sehr schwer kranke Menschen besuchen und auch die kriegen vielleicht noch einiges mit und freuen sich, wenn Verwandte und Angehörige vielleicht mal die Hand halten und mal ans Bett kommen. Ich finde, das ist erstmal das Allerwichtigste. Und dann zeigt man auf dieses blöde Haus erstmal. Das wird ja auch in der nächsten Zeit so sein. Ja, aber 2 Monate es nicht gemacht zu haben, finde ich schon sehr schlimm eigentlich. Ja, der liegt ja erst seit knapp 4 Wochen im Krankenhaus. Ja. Okay, das war dein Anruf zum Thema Erben oder eventuell auch nicht Erben. Ja, okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Florian, 17 Jahre. Ja, hallo, Jürgen. Ja, Florian, hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Er gesagt, guten Morgen, vielleicht nicht. Warum? Warum? Vor 2 Tagen oder er gesagt, jetzt 3 Tagen ist meine Oma dahingeschieden und ich sitze alleine hier, weil meine Oma hat ausdrücklich gesagt zu meinen Eltern, fahrt im Urlaub, mir geht's nicht so dreckig. Und die Eltern sind jetzt im Urlaub? Die sind im Urlaub und haben vorher meinen Patentante und meinen Patenonkel, das sind also der Bruder und die Schwester von meinem Onkel, von meiner Oma, gesagt, wenn was passiert, gibt dem Florian volles Stimmrecht. Ja, was heißt das denn jetzt, wenn was passiert, gibt ihm Stimmrecht? Was bedeutet das? Was das bedeutet, zum Beispiel, nicht zum Beispiel, sondern wie es jetzt passiert ist, meine Oma ist vor 3 Tagen hingeschieden und ich war gestern auf der Testamentsvorlesung. So schnell geht das? So schnell wird das eröffnet? Nicht so schnell wird das eröffnet, nur sie hatte das Verlangen schon bei ihrem Notar gemacht, der auch ein guter Bekannter von unserer Familie ist. Ach so. dass es ziemlich schnell veröffentlicht wird. Jetzt sag mir mal, woran die Oma gestorben ist. Die hatte Krebs im, also mehrere Stadien von Krebs in der Lunge. Aber war das doch vorauszusehen, dass es ihr schon sehr schlecht ging, und dann fahren deine Eltern in Urlaub und lassen dich alleine damit? Ja, das war, ich habe meine Ausbildung angefangen, ich musste jetzt arbeiten. Und meine Oma hat aber darauf bestanden, dass meine Eltern in Urlaub fahren, weil die Ärzte haben gesagt, es würde noch einen Monat, zwei Monate würde es noch gut gehen. Und da hat meine Oma gesagt, macht euch bitte noch einmal einen schönen Tag, bevor ich jetzt dahin scheide. Jetzt ist deine Oma noch gar nicht beerdigt. Nee, meine Eltern kommen jetzt, versuchen heute oder morgen wiederzukommen. Jetzt erzähl das mal mit dem Stimmrecht, gerade was du erklären wolltest. Ja, das mit dem Stimmrecht, und zwar, das läuft jetzt so ab, weil meine Patentante und mein Patenonkel ihr Bruder und ihre Schwester sind von meiner Oma, habe ich das Stimmrecht, jedes Erbe, so wie die es gesagt haben, so wie das der Notar vorgelesen hat, anzunehmen. Verstehe ich nicht. Du hast das Stimmrecht, das Erbe anzunehmen. Von mir, von meinem Vater, also von meiner gesamten Familie. Es anzunehmen oder es nicht anzunehmen? Es anzunehmen oder es nicht anzunehmen. Und jetzt wurde das Testament offengelegt? Offengelegt, vorgelesen. Und was haben deine Eltern jetzt da geerbt in diesem, laut Testament? Laut Testament hat jeder von unserer Familie, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater, ich und haben jeder 20.000 Mark geerbt. So, und du musstest dem jetzt direkt zustimmen oder abnehmen? Ich muss noch nicht direkt zustimmen. Das ist ja die kritische Frage, weil ich weiß nicht. Am liebsten würde ich es irgendeiner Stiftung. Moment mal, deine Eltern kommen doch jetzt bald zurück. Das kann, sobald es geht. Ja, aber gut, wenn die dann, so lange kann man das doch noch hinhalten, was nun wird und ob die das annehmen, das musst du doch jetzt für deine Eltern nicht mitentscheiden, oder wie? Ja, aber ich würde am liebsten sagen, jetzt sofort morgen hingehen und sagen, irgendwie setz einen Haufen auf das Geld und sag einfach nur, ja, das kannst du ja. Stifte es irgendwie. Ja, du kannst keine Stiftung. Ja, was ich dann nicht so richtig verstehe, was du erzählst, ist, du kannst ja über dein Geld verfügen und dieses auch stiften. Ja, über mein Geld. Aber das Problem, du hast doch nicht das Problem, was mit dem Geld deiner Eltern passiert. Das können die da frei für sich entscheiden. Ja, aber es sollte so schnell wie möglich passieren. Es sollte innerhalb von 2-3 Tagen passieren. Mhm. So steht es in meiner Omas Testament. Mhm. Und wann werden deine Eltern voraussichtlich da sein? Das ist ja noch das Problem. Die kriegen den Flug noch nicht so schnell zurück und so. So, dann können wir jetzt leider nicht vertiefen. Ja, gut. Die Sendung ist zu Ende, aber ich glaube, wir haben es jetzt ungefähr verstanden, worum es dir geht und in welcher Bredouille du da auch hängst. Ja. Danke für deinen Anruf und dir alles Gute. Okay. Tschüss, danke. Florian. Tschüss. In der Technik heute Nacht war Luigi Ransinghoff und morgen ist der Einzelhalle-Freundeskreis mit dem Domian-Fernseh-Bildtelefon in der Turbinenhalle in Oberhausen. Und wer gerne mit mir per Fernsehtelefon sich unterhalten möchte, in Oberhausen wohnt, der sollte auch ganz einfach morgen Nacht in die Turbinenhalle gehen. Ansonsten sind wir hier im Radio, im Fernsehen pünktlich um 1. Radio 1 live und WDR Fernsehen. Eine gute Nacht, bis morgen. Tschüss.